Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, egal über was, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Ich habe heute in einer deutschen Boulevardzeitung eine spektakuläre Zahl gelesen, nämlich, dass 15% aller Verheirateten sich auf die eine oder andere Weise vor ihrem Partner ekeln. Und genannt werden da Dinge wie Fußschweiß, dauerhafter Mundgeruch, mangelnde Hygiene im Intimbereich und Körpergeruch. Und ich möchte euch gerne heute Nacht fragen, wie sieht das bei euch aus? Ekelt ihr euch auch vor eurem Partner? Wenn ja, warum? Das frage ich euch so zusätzlich. Ihr könnt natürlich zu jedem Thema anrufen. 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin bei mir heute Nacht, das ist Nadine und die ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Nadine, guten Morgen. Mein Thema ist, meine beste Freundin hat sich am Sonntag das Leben genommen. Weißt du, warum sie das gemacht hat? Ja, weil ihr Mann sie verlassen hat. Wie alt war deine Freundin? 25. Was war denn der Hintergrund, dass der Mann sie verlassen hat? Ja, wie sie mir erzählte, hat der Mann eine andere Frau kennengelernt. Mhm. Und ist dann in der Nacht- und Nebelaktion also einfach abgehauen. Und hat sie, war das auch so eine Kurzschlussreaktion von ihr? Oder hast du den Eindruck, dass sie das geplant hat? Ja, hat sie davon nichts gesagt, aber ich denke mal, dass sie das schon geplant hat. Wie lange war der Mann denn weg? Also der ist jetzt 10 Wochen weg. Mhm. Wie hat deine Freundin sich das Leben genommen? Sie ist von der Autobahnbrücke gesprungen. Mhm. Ja, und das habe ich am Montag auch erfahren, weil die Mutter von meiner Freundin, die hat noch eine Freundin angerufen und die hatte mich dann angerufen. Und am Mittwoch habe ich von ihr einen Brief bekommen, also wo sie das eigentlich dann auch geschrieben hat. Ach so, von der toten Frau hast du quasi Mittwoch dann den Brief bekommen? Ja. Und was hat sie in dem Brief geschrieben? Also sie hat in dem Brief geschrieben, wenn du diesen Brief bekommst, werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein. Ich kann ohne meinen Mann nicht mehr leben. Kümmere dich bitte um meinen Sohn und dein Patenkind, sodass er mich nie vermissen wird. Wie alt ist das Kind? Ein Jahr. Ein Jahr. Weiter unten schreibt sie, weine nicht um mich, weil dort, wo ich hingehe, geht es mir besser. Mhm. Weißt du, ob sie sofort tot war, als sie, nachdem sie gesprungen war? Also das weiß ich nicht. Du weißt die näheren Einzelheiten nicht? Nee, also ich weiß nur, dass es von der Autobahnbrücke gesprungen ist. Mhm. Du weißt nicht, ob es dann auch noch zu einem Unfall mit deinem Auto kam? Naja, das weiß ich nicht. Jetzt werde ich morgen zur Beerdigung gehen und dann mal irgendwann später mal nachfragen. Mhm. Mein Gott, Nadine, wenn man so einen Brief in Händen hält, was ist denn da in den Sekunden oder Minuten in dir vorgegangen, als du das gelesen hast? Also, ich hab gedacht, ich träume, wo ich den Brief lese. Mhm. Ich habe auch gedacht, wieso hat die das gemacht, auch wenn der Mann weg ist, sie hat dann noch ein Kind, woran sie denken muss. Höre ich da auch bei allem Schmerz auch eine dicke Portion Kritik raus? Ja. Ja, ne? Ja, weil, ich meine, das Kind kann ja nichts dafür, wenn der Mann weg ist. Mhm. Dann kann sie ja das Kind nicht einfach so im Stich lassen. Mhm. Der Mann ist ungefähr 10 Wochen weg, sagst du. Mhm. Habt ihr beide, wenn du sagst, es ist deine beste Freundin, gehe ich eigentlich davon aus, habt ihr beide sehr viel über... Ja, wir haben sehr viel darüber gesprochen. Du kennst, wie lange seid ihr befreundet miteinander? Ja, 10 Jahre schon. Also schon von der Schule aus. Mhm. Hättest du ihr so etwas zugetraut? Nein, hätte ich ihr nie zugetraut. Hat sie irgendwann in den letzten Wochen mal eine solche Andeutung gemacht? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Sie war wohl am Anfang fertig, aber ich habe gedacht, sie wäre da drüber. Mhm. Weißt du irgendwas über die weiteren Reaktionen aus ihrem Umfeld? Beispielsweise, weiß der Mann, wie hat der Mann darauf reagiert? Weiß es überhaupt schon? Also der Mann weiß es nicht. Der weiß es noch gar nicht? Nee, er ist weg und keiner hat die Adresse und wir haben nur eine Handynummer von ihm, aber er hat sein Handy ständig ausgeschaltet. Mhm. Wie nimmt der restliche Freundeskreis das denn auf? Kennst du ihn noch? Die sind ziemlich geschockt, aber die hegen auch Kritik an mir auch noch. An ihr? Mhm. Mhm. Ist das jetzt juristisch irgendwie so geregelt, dass du jetzt auch das Kind in Obhut nehmen kannst? Oder gibt es da auch noch Komplikationen? Also das weiß ich nicht. Am Montag ist wohl ein Termin beim Rechtsanwalt. Mhm. Da werden wir halt, ich glaube, dass sie ein Testament hinterlassen hat, weil sonst wird man nicht zum Rechtsanwalt geladen. Aber sie hat nie was angedeutet. Hatte sie denn das alleinige Sorgerecht? War das schon geregelt oder liegt das auch noch bei dem Mann? Sie hat das alleinige Sorgerecht, weil das Kind, das ist nicht von ihm. Ach so. Wie lange waren die denn zusammen, der Mann und sie? Also die waren 4 Jahre zusammen, 2 Jahre davon verheiratet, sie ist aber einmal fremdgegangen. Und dadurch ist das Kind entstanden? Ja. Ach so. Er hat aber das Kind wie seins angenommen. Er hat das so angenommen? Ja. Mhm. Wo ist das Kind jetzt in den letzten Tagen gewesen? Das ist bei der Mutter von meiner Freundin, also bei der Oma. Und bei der Oma, mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu der Oma, also zu der Mutter? Sehr gut. Sehr gut, mhm. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich ihr in allem helfe, auch was den Kleinen betrifft. Mhm. Mich wundert, dass dann die Frau, also die Mutter von deiner Freundin, dir nicht schon genauer erzählt hat, wie das da auf der Autobahnbrücke dann... Ja, sie wollte schon, aber ich hatte... Im Moment wollte ich davon erstmal nichts, mhm. weil das geht mir auch ziemlich nah. Ja, natürlich, klar. Es ist dann ja auch erstmal, muss man ja auch noch nicht alle Einzelheiten wissen. Die wirst du schon noch erfahren, wenn du das möchtest. Mhm. Im Moment wollte ich halt keine Einzelheiten erst mehr erfahren. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da auch ganz hin und her gerissen. Einerseits ist das natürlich ein ganz großes Unglück und von höchster Tragik. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, sowas macht man nicht, wenn man ein Kind hat, ein einjähriges Kind. Und wenn der Schmerz noch so groß ist, wenn man an der Liebe verliert, das kennen wir ja alle. Aber wenn ein Kind da ist, man trägt Verantwortung und man lässt das Kind nicht alleine auf der Welt. Deswegen komme ich ja auch nicht darüber, warum sie das gemacht hat. Mhm. Und auch so befremdlich, wenn du sagst, ich kenne die so gut seit 10 Jahren, ich hätte dir das überhaupt nicht zugetraut, wenn dann so etwas passiert und so ein Zug klar wird, ne, in einem Menschen. Ja, sie hätte mal ja mit mir über alles reden können, deswegen frage ich mich ja, warum sie das dann nicht gemacht hat. Mit welchen Gefühlen denkst du jetzt an die Beerdigung? Mit gemischten. Kannst du das mal erklären, was du damit meinst, gemischte Gefühle? Also einerseits halt die Trauer und andererseits würde ich gerade in den Sarg springen und würde rechts und links einen runterhauen, weil sie das gemacht hat. Mhm. Hast du denn so ein enges und gutes Verhältnis auch zu dem kleinen Kind? Ja. Und möchtest du es auch wirklich sehr gerne dann aufnehmen und aufziehen? Ja, aufnehmen weiß ich nicht, aber mich auf alle Fälle mit um die Erziehung kümmern. Mhm. Aber ich bin im Moment selber schwanger und... Ach so, dann ist das ja noch eine zusätzliche Belastung jetzt für dich. Ja. Und deine Freundin hätte ja am liebsten gesehen, wenn du ihr Kind in deine Familie nimmst, ne? Ja, so wie sie schreibt, denke ich mal, dass sie das eher gewollt hätte. Mhm. Und das möchtest du nicht? Also erstmal nicht, weil ich ja nicht weiß, was jetzt mit dem Kleinen noch so alles auf mich zukommt. Mhm. Wenn das natürlich jetzt vom Rechtsanwalt so geregelt ist, dann werde ich den Kleinen natürlich gerne aufnehmen. Mhm. Kann er denn zwischenzeitlich vielleicht bei der Großmutter leben? Geht das? Ja. Das geht. Mhm. Oder dass ihr beide euch das so teilt, die Großmutter und du, dass ihr euch beide sehr darum kümmert, er erstmal bei der wohnt. Ja, ich habe ja auch jede Hilfe angeboten. Ich habe gesagt, jede freie Minute, die ich kann, werde ich da sein. Auch das wusste deine Freundin ja nur, dass du schwanger bist, ne? Und dass du auch kurz davor bist, ein Kind zu kriegen und... Das ist ja auch eine Schlimmste Dinge. Ist, sie war ja noch 2 Wochen vorher bei mir auf der Hochzeit. Mhm. Und da hat sie nichts angedeutet. Da war sie so fröhlich und eigentlich wieder alles okay. Eigentlich sehr egoistisch, ne? Also das finde ich schon sehr egoistisch. Aber nun ist es geschehen und du müsst ihr die Verantwortung übernehmen für das Kind, das nun überhaupt nichts für alles kann. Ja, das ist halt... Und ich halt ja noch, ich soll ihm das später erklären. Wie soll ich ihm das erklären, dass seine Mutter vorgezogen hat, sich umzubringen? Sie schreibt, du sollst es erklären, aber sie schreibt nicht, wie du, aber sie schreibt nicht, wie du es erklären sollst. Nee, sie schreibt nur, sag es meinem Sohn später, wenn er es versteht. Von mir schreibt sie nicht, aber wie soll ich dem Kind das erklären, dass die Mutter es vorgezogen hat, sich umzubringen? Ja, da gibt es keine Erklärung. Damit muss das Kind irgendwann auch mal klarkommen. Ja, sie hat eigentlich so die Verantwortung jetzt an andere geschoben. Absolut, ja, absolut. Absolut. Schlimme Geschichte, Nadine. Sehr schlimme Geschichte. Aber jetzt ist es passiert und jetzt muss man sich mit den Gegebenheiten abgeben, ne, oder arrangieren. Ja, ich will halt nur nicht, dass der Kleine jetzt da hin und her gezogen wird, wenn der Mann von mir das eines Tages rauskriegt. Und Ja, da müssen klare Verhältnisse geschaffen werden. Das ist für alle wichtig. Für dich ist es wichtig, für die Oma, für den Kleinen, für alle ist es wichtig. Ja, weil wenn der Kleine jetzt da ist und dann hinterher ist er dann wieder woanders. Ich wünsche dir für deine Entbindung, wie lange dauert es noch? 3 Monate. 3 Monate, alles Gute. Danke, Domia. Und ich hoffe, dass ihr eine gute Lösung finden werdet, auch für den kleinen Jungen. Okay. Und ich finde, dass du durchaus berechtigt auch das Gefühl des Zornes haben kannst. Ich finde, bei allem Respekt Toten gegenüber darf man das auch so sehen. Es ist, glaube ich, es ist ja auch so. Okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Lani. 19 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Also vorab wünsche ich euch wirklich allen guten Morgen, bevor ich mich unbeliebt mache. Na, das fängt ja gut an. Bevor du dich unbeliebt machst. Ja, also bin ich aber ganz gespannt. Dass meine Meinung gleich ein bisschen kritisiert wird, sagen wir mal so. Um welche Thematik, so grob geht es denn? Achso, ja, Kritik an die Männerwelt. An die Männerwelt? Ja, genau. Oh, da zieh dich ja warm an. Ja. Na gut. Das ist nämlich so, weil meiner Meinung nach sind die Männer heutzutage viel zu unkreativ, unwissend und, naja, einfach banal. Und, hey, alle? Nein, wie gesagt, ich pauschalisiere das jetzt ein bisschen, aber natürlich nicht alle, aber nur große Gruppe. Und die waren früher besser, die Männer? Ich weiß nicht, ob die früher besser waren, kann ich ja nicht beurteilen, da ich ja erst 19 bin. Stimmt. Aber ich meine schon. Du meinst schon, ja, du musst dir das ja besonders irgendwo oder immer wieder auffallen, dass du das so sagst. Ja, wo, also mir fällt das wirklich auf. Wo fällt dir das denn hauptsächlich so auf? Allein schon, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich jetzt, sag ich mal, unkreativ, die billigsten anmachen, wo ich nur sage, das kann das doch nicht sein. Erstmal sprechen die gar nicht richtig Deutsch mit mir, wenn die sagen, ey Baby, gib mir mal deine Telefonnummer. Dann sage ich, stopp mal, was ist das denn? Grammatikalisch ist da falsch ausgedrückt und alles Mögliche. Dann, also ich sag mal, da kann es ja schon nicht gut gehen. Und wenn das mal irgendwann zum tieferen Gespräch kommen sollte. Nein, vielleicht sind, das sind wirklich dann so die, ich sag mal, die Assis, die dich da ansprechen, so. und die was im Kasten haben, sprechen dich so nicht an. Die machen ja, das doch schon. Wie machen die das denn dann? Ja, die machen das dann meistens, aber... Vielleicht wollen die Klugen dich gar nicht ansprechen. Jetzt war ich aber ganz böse. Nein, so ist das nicht. Nein, wohl. Ich habe wohl auch sehr viele kluge Freunde jetzt. Also das hört sich jetzt alles so ein bisschen heruntergesetzt an. Also ja. Klug und nicht klug. Aber ich meine jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, niveauvoller. Also, ja, sagen wir mal so. Also das war gerade der Vorwurf, die sind unkreativ. Ja. Sag nochmal, du hast ein paar Begriffe gerade am Anfang gebraucht. Was noch? Und unwissend, habe ich gesagt. Unwissend? Ja. Unwissend, was meinst du damit? Ja, dass, ich sag mal, viele Männer, die ich am Anfang treffe, gleich am Anfang den Anschein haben, doch ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, jetzt auf dem Kasten zu haben, aber sich dann im Laufe eines Gespräches doch nicht sehr hell herausstellen. Also ich bin ganz entsetzt. Das heißt, dass du eigentlich noch nie so richtig überzeugt worden bist bisher von einem Mann? Ja. Hattest du denn schon mal einen Freund, etwas längere Zeit? Ja, schon. Und der war auch doof? ja, was heißt doof? Also er war sehr, wie soll ich sagen, er hat zu viel Ja und Amen gesagt, das ging mir dann nicht. Also du willst einen Kerl, ja, genau, der dir zeigt, wo es lang geht. Also was heißt, wo es lang geht? Natürlich darf ich doch immer meine eigene Meinung haben. Natürlich, aber du willst einen haben, der mit beiden Beinen im Leben steht und ja, nicht, genau, kein Schluffen ist. Ne? Ja, genau. Ja. Und du meinst, dass das bei Frauen oder bei Mädels anders ist, dass die kreativer und klüger sind und so? Nee, das, wie gesagt, ist, also ich sehe auch natürlich, dass es in der Frauenwelt auch sehr viele solcher das hätte ich ja schon wieder herabpassen. Naja, also auch ein paar nicht so ganz schlau. Ja, genau. Ja. Also ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin nur super intelligent oder sowas. Aber ich finde, wenn man schon mal in ein Gespräch ist, sollte man auch ein bisschen mehr als nur sagen, schönes Wetter und auch du siehst so gut aus, du siehst klasse aus. Welche Themen würdest du gerne mit Männern, mit jungen Männern reden? Politik? Also, ja, Politik, Wirtschaft. Wirtschaft? Ja, sogar Technik. Technik, Börse? Computer. Nein! Ist es wahr? Ja, wirklich. Ich interessiere mich schon ziemlich für Computer. Wirtschaft? Ja. Politik, Computer? Ja. Und ich möchte einen Mann haben, der sagt, oh toll, schöne Fingernägel. Dann sage ich ja, toll. Und? Also, das ist auch wirklich schon ein bisschen... Was machst du vom Beruf? Ich bin noch Schülerin. Du bist noch Schülerin? Mhm. Abitur. Ah ja. Also ich glaube, das ist ja oftmals wirklich so eine Sache, so eine Frage, in welchen Kreisen man verkehrt, ne? Ja. Und wo man welche Leute trifft. Ja. Ich denke dann stets, wenn Leute sowas sagen, doch eher so verallgemeinern, die sollen vielleicht mal so den Freundeskreis wechseln. Nein, wie gesagt, also mein Freundeskreis ist super, aber ich sag mal, da ist noch nicht mein Typ dabei. Dann, also ich sag mal, bei mir gehört auch ein bisschen Aussehen dazu. Das auch noch. Also der soll über Wirtschaft mit dir reden, über Politik, der soll gut aussehen. Ja. Uiuiuiui. Was planst du mal zu machen nach dem Abitur? Bitte? Was möchtest du machen nach dem Abitur? Ach so, vorerst wollte ich dann ein Praktikum bei der Computerfirma machen und anschließend Wirtschaftsinformatik studieren. Ja, siehst du, da wirst du doch die tollen Kerle kennenlernen. Spätestens beim Studium der Wirtschaftsinformatik. Ja, toll. Aber dann bin ich eher mit meinem Studium wahrscheinlich beschäftigt. Nein. Da hat man auch Spaß für die schönen Seiten des Lebens. Ganz also, bestimmt. Naja, also wie gesagt, dass ich mit auf und Aussehen achte, jetzt sagen wir bestimmt alle, oh toll, jetzt ist was ist das denn für eine? Aber nein, also für mich, ich bin einfach nur ehrlich und sage... Ich hatte doch, Moment mal, da fällt mir doch gerade was ein. Ich hatte doch vor einigen Monaten einen Anrufer, der sehr viele Wellen geschlagen hat. Mirko? Genau. Ja, genau, den habe ich gehört. Den sollst du kennenlernen. Nein, also der ist extrem. Okay, ich glaube, ich hätte in dem Moment auch gewusst, wer... Weißt du denn, wer Ludwig Erhard war? Ja, ist unser Vater der Wirtschaft gewesen. Ja? In Deutschland. Ja, das ist schon ganz gut, aber ich würde gerne noch eine genauere Bezeichnung haben. Eine genauere Bezeichnung? Ja. Ludwig Erhard. Ja, Erhard. War ein sehr sympathischer Mann, nein. Sehr sympathischer, dicker Mann, hat gerne Zigarren geraucht. Aber ich würde gerne doch von dir noch wissen, was er genau war in Deutschland. Also wie gesagt, er hat, nachdem Deutschland eben wirtschaftlich nach dem Krieg etwas angeschlagen war, wie gesagt, Wirtschaftswelt, jetzt habe ich mich gleich versprochen, Weltwirtschaftskrise 1929 im November. Wir wollen das alle nicht gehört haben. Okay. Nein, wir wollen das alle nicht gehört haben. Ich glaube, du hättest bei Mirko völlig verschissen gerade. Du hast 1929 gesagt, ne? Ja, ich wollte halt am Anfang anfangen. Ja. Eben danach, nach dem ganzen... Jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Aber ich wusste, ich hätte es in dem Moment gewusst, aber natürlich auch so... Wann war denn seine Hauptwirkungszeit von Ludwig Erhard? Von Ludwig Erhard, das war in den 50er, 60ern. Ein Titel hätte ich gerne noch, was er war. Bitte? Ein Titel, welchen Rang hatte er in Deutschland? Wie hat er ihn angesprochen? Welches Amt hatte er? Warte einen Augenblick, aber jetzt ist es mir entfallen, aber ich wüsste es. Also Lani, ich helfe dir. Er war mal der ganz große Wirtschaftsminister in Deutschland. Ja, das war. Und er war auch Bundeskanzler, kurzfristig. Aha, ja, okay. Ne, das sollte man wissen. Sonst läuft kein Sex mit... Sonst läuft kein Sex mit Mirko. Nee, mit dem würde ich auch keinen Sex wollen. Aber ich merke schon, du bist doch ein ganz pfiffiges Mädchen und mit Wirtschaftswundern so lagst du ja schon relativ nah. Also bis zum Petting reicht's auf jeden Fall schon mal. das war jetzt eine grundsätzliche Kritik an der Männerwelt. Und wir schreiben uns das alle hinter die Ohren. Ja. Und wir werden alle fleißig Zeitung lesen, wenn wir dir über den Weg laufen. Bitte drum. Dass wir mit dir über die neuesten Wirtschaftsdaten reden können, über die Fusion von Allianz und wie hieß das andere noch? Was war? Naja, wir müssen das jetzt nicht ver... Wollen wir nicht weiter hier die Schule nachvollziehen. Okay. Ich wünsche dir einen tollen Mann demnächst. Ich danke dir. Und übrigens wollte ich sagen, deine Show finde ich so super klasse. Ich hoffe, du bist... Also, ich lade sogar extra die ganze Zeit ab, um dich persönlich auch noch zu sehen im Fernsehen. Das ist ja süß von dir. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich dich ja so ein bisschen befragt habe mit dem Ludwig Erhard. Ja, okay, ich bin dir nicht böse, Nein. weil du so lieb bist. Das ist ja nett von dir. Alles Gute, Lani. Danke. Tschüss. Ich wünsche übrigens ganz schöne Ferien. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, tschüss. Das ist heute, die letzte Sendung vor unserer Osterpause. Da machen wir 2 Wochen Osterpause und sind in der Nacht vom 23.04. auf 24.04. wieder hier. Ich will euch nochmal fragen, ich habe ja gerade gesagt am Anfang der Sendung, dass 15% aller Verheirateten sich vor ihren Ehepartnern ekeln. Und ich frage euch, ekelt ihr euch auch vor eurem Freund oder vor eurer Freundin, vor eurem Ehemann, eurer Ehefrau? Hat der vielleicht Schweißfüße, riecht sie immer aus dem Mund oder sowas? Wenn das so ist, dann ruft mich an und erzählt mir das. Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt aber natürlich auch zu allen anderen Themen anrufen. Noch ein kleiner Rückblick zu gestern. Auf gestern, wir hatten das Thema im Rausch passiert und ich habe einen Fax bekommen von Jörg aus Andernach. Und er schreibt, hallo Domian, mir ist im Rausch passiert. Ich war hackevoll, dass ich eine mega heiße Frau abgeschleppt habe. Ist in Berlin voriges Jahr geschehen. Der Haken daran war allerdings, sie war ein Mann. Und das habe ich erst am nächsten Morgen gemerkt. Jetzt hört das Fax hier leider auf. Ich hätte doch, wäre doch sehr interessiert, wie es dann an dem nächsten Morgen weitergegangen ist, nachdem der Jörg das gemerkt hat. Ach so, und dann hatte ich gestern noch eine sehr nette Anruferin, die hieß Antje. Und mit der habe ich ja so Scherze gemacht, von wegen Frau Antje aus Holland. Daraufhin schreibt mir Gabi, hallo Domian, ich bin Gabi, 39 Jahre und meine Tochter heißt Antje, 18 Jahre. Auch sie musste sich immer diese Sprüche anhören, Frau Antje bringt Käse aus Holland oder Antje, mein blondes Kind. Dies hatte ich bei der Namensgebung allerdings nicht berücksichtigt, da mir der Name sehr gut gefallen hat. Vor einigen Monaten waren wir in Wiesbaden essen. Auf dem Weg dahin war eine riesengroße Plakatwand mit der Aufschrift Frau Antjes streichzarter Butter. Meine Tochter hat es gelassen hingenommen und sogar mit ihrem Onkel vor dem Plakat ein Foto machen lassen. Soll ich es dir mal zuschicken? Ja, daran wäre ich sehr interessiert, liebe Gabi, dann deine Antje mit der Frau Antje und dem Onkel vor dem Plakat. Das wird auch sehr schön. Ich bin verbunden mit Frank und Frank ist 21 Jahre alt. Hallo. Nee, jetzt ist irgendwas. Ha! Domian? Da ist er. Hallo Frank. Ja, hi. Grüß dich. Ich hab nicht feste gedrückt hier. Nicht feste genug gedrückt. Ja, du warst auch eben gerade am Telefon so ein bisschen weg. Frank, weswegen rufst du an? Ja, ganz einfach. Ich wollte mich mal wieder nach unserem letzten Gespräch mal wieder melden. Nach unserem letzten Gespräch? Das ist schon was länger her. Das heißt, wir haben uns schon mal unterhalten? Ja, Mann, das war zum Thema Stinker. Ach. Ja, der Bauwagen-Frankie ist wieder dran. Stinker Bauwagen. Ist aber länger her, ne? Ja, ich glaube schon 2 Jahre. Du warst derjenige, der im Bauwagen wohnt, sich nie duscht. Genau. Stinkt wie ein alter Stier. Genau der bin ich. Genau. Und ich habe dich, glaube ich, ein bisschen beschimpft. Nö, überhaupt nicht. Aber inzwischen geht's mir sonst so vorbei. Sag mal eben nochmal, wie war das damals? Warum hast du im Bauwagen gewohnt eigentlich? Ja, weil ich mein Zimmer damals zugemüllt habe und es praktisch unbewohnbar geworden ist. Und da hast du gedacht, ich ziehe in den Bauwagen und müll den mal schnell zu. Ja, sagen wir es mal so, war nicht meine Entscheidung, in den Bauwagen zu ziehen. Ja. Das war die Entscheidung von meinem Pflegevater. Ach so, da hatte ich quasi rausgeschmissen und gesagt, hier, zieh ja, da rein. Genau. Und der Bauwagen hat bekanntlicherweise, haben Bauwagen ja in der Regel nicht kein Wasser, ne? Kein fließend Wasser. Genau, da musste ich immer ins Haus zum Duschen. Das wollte ich natürlich nicht, da musste man mich immer damals dazu überreden. Wie lange hattest du damals so manchmal nicht geduscht? Wie viele Tage oder Wochen? Also sagen wir es mal so, nach 14 Tagen war es nicht mehr auszuhalten mit mir und da musste man mich praktisch zum Duschen richtig mit Druckmitteln überreden. Hast du das denn selbst eigentlich auch gemerkt, dass du stinkst? Ja. Und hat dir das was ausgemacht oder war es dir egal? Das war mir damals richtig egal. 14 Tage nicht duschen? Ich wollte mich halt von den Leuten fernhalten. Mhm. Na, 14 Tage nicht duschen, 14 Tage nicht waschen. Du hast dich auch nicht gewaschen, ne? Ich habe mich auch nicht gewaschen. Und ich habe 14 Tage auch nicht Zähne putzen, ne? Auch nicht Zähne putzen. Mm. Und ich habe in denselben Klamotten gepennt. Mm. Das war also damals die Geschichte. Der Ekel kommt noch nach jetzt, den ich vor 2 Jahren empfunden habe. Genau. Hast du damals eigentlich beruflich was gemacht? Nee, ne? Das geht ja gar nicht. Du warst so ein Rumhänger, ne? Ja, genau. So, jetzt bin ich ganz gespannt. Nun sind 2 Jahre vergangen. Ja, der Rumhänger ist noch geblieben. Aber? Nur mit der Körperpflege hat sich so etwas verändert. Wohnst du immer noch im Wohnwagen? Nein. Aha. Nicht mehr. Ich wohne jetzt wieder im Hause. Aha. Ich habe wieder ein Zimmer. Aha. Das Ganze jetzt schon seit einem Jahr. Ja. Und bei wem? Hast du ein eigenes Zimmer, eine eigene Wohnung oder wohnst du? Nö, ich habe ein eigenes Zimmer, keine eigene Wohnung. Und bei wem wohnst du? In welcher Wohnung? Bei meinem Pflegevater. Ach so, wieder beim Pflegevater. Wieder beim Pflegevater. Mhm. Ich habe ja den Bauwagen auch auf demselben Grundstück gehabt. Mhm. Na? Ja, jetzt habe ich mein eigenes Zimmer, meinen eigenen Internetanschluss etc. etc. Na, fabelhaft. Super, ne? Fabelhaft. Und es macht ja auch gar nichts aus, jeden Tag dich zu waschen. Naja, jeden Tag ist es nicht gerade geworden. Also ich bin auf dem Wege, mich da zu bessern. Inzwischen habe ich es auch 3-mal die Woche geschafft. Naja, na, immerhin, also, immerhin. Muss man dazu sagen. Und wie ist es mit den Zähnen? Ja, da schaut es schon besser aus. Jeden Tag? Jeden zweiten. Ja, das ist ja viel zu wenig, aber es ist ein Anfang, ne? Es ist ein Anfang, ja. Motiviert. Warum bist du eigentlich so eine alte Sau, Frank? Wie kommt das? Du vermüllst dein Zimmer, du wäschst dich nicht. Ich habe in meinem Leben schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht gehabt. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt ein bisschen flapsig, was ich gesagt habe. Mhm. Dahinter stecken ja oft sehr tiefe und ernste Probleme, ne, wenn Menschen so drauf sind, gerade auch wenn die sich vermüllen in den Wohnungen. Mhm. Das Vermüllen hatte halt den Grund, dass ich mich von den Leuten fernhalten wollte und auch die Leute von mir fernhalten wollte. Warum wolltest du die Leute von dir fernhalten? Ich hatte das Gefühl, irgendwie eingeengt zu sein. Richtig eingeengt, als ob man mich in einen winzigen Kleiderschrank stecken würde und dann abschließen würde. Hast du jetzt mehr Ordnung in deinem Zimmer? Ja, also aufgeräumt ist es hier nicht gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber besser als vorher. Aber du könntest mich theoretisch besuchen. Und ich könnte es auch aushalten da. Du könntest es auch. Du würdest sogar vorher extra mal duschen, wenn ich zu Besuch käme. Natürlich. Aber du kommst ja nicht. Ja, wahrscheinlich wohl nicht. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass dein Pflegevater dich dann wieder aufgenommen hat? Ja, da war eine Bedingung geknüpft. Nämlich? Ich musste meinen Bauwagen in Ordnung halten. Also, hast du gedacht, dann lieber ins Zimmer? Mindestens 4 Wochen lang. Aha. Ach so, die Bedingung war, wenn du wieder in die Wohnung willst, dann musst du 4 Wochen den Bauwagen in Ordnung halten. So genau, war's. Und es gab eine tägliche Kontrolle. Und du wolltest letztendlich wieder in die Wohnung? Ich wollte letztendlich ja. wieder rein, ne? Weil auch im Winter war es natürlich auch scheiße. Wie kommt das, dass du nichts machst, nichts jobbst oder arbeitest oder lernst mit 21? Das kam daher, ich habe ein Abgangszeugnis 7. Schulklasse. Abgangszeugnis kam halt daraus zustande, dass ich viel durch Heime gewandert bin. Ja. Also ich war in keinem Heim länger als 3 Monate. Mhm. Und da wurde ich also ständig hin und her geschoben. Mhm. Das Jugendamt und die anderen Stellen wussten auch nicht mehr so, was sie mit mir machen sollten. Hast du denn jetzt mal im Alter, nachdem du jetzt ein bisschen älter geworden bist, darüber nachgedacht, vielleicht den Hauptschulabschluss nachzumachen? Ja, habe ich. Habe ich schon drüber nachgedacht. Mhm, wäre vielleicht kein schlechter Plan, ne? Aber im Moment steht es auch noch in den Sternen, wann das genau passieren wird. Und du lebst von der Sozialhilfe? Nee. Kennst du den Paragraph 39 Bundessozialhilfegesetz? Nee, kenne ich nicht. Das ist eine Wiedereingliederungshilfe für psychisch oder körperlich Behinderte. Ach so, und daraufhin bekommst du dann Kohle? Und genau, also ich bekomme sie nicht, mein Pflegevater bekommt ja. sie. Und die Kohle ist laut diesem Paragraphen halt erstmal zeitlich unbegrenzt. Hast du denn, du hast ja die Andeutung gerade gemacht, dass dir viele schlimme Dinge auch widerfahren sind in deinem Leben und das äußert sich offensichtlich auch in den Verhaltensweisen. Hast du mal einen Therapeuten gehabt oder eine Psychotherapie gemacht, einen Psychologen aufgesucht? Also ich habe schon so viele Psychologen aufgesucht gehabt. Mhm. Also wenn ich da jetzt anfangen würde durchzuzählen, ne, dann würden wir noch bis morgen gehen. Ja, aber im Moment hast du keine Betreuung. Nur mein Pflegevater, also psychologische Betreuung ja. nicht mehr. Und das läuft jetzt auch gut mit dem Pflegevater? Das läuft super. Ja. Also mit ihm verstehe ich mich prima. Ja. Und aber es geht dann ja auch aufwärts bei dir, ne? Langsam, aber immerhin, ne? Nach ja. dem Chaos damals. Ja, das aber ist richtig. Umso schöner, dass du mich angerufen hast. Umso ja. schöner, dass du durchgekommen bist und ich das jetzt erfahre. Und sicher, vom Stammpublikum wird sich der eine oder andere auch noch an dich erinnern, Frank. Domian, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe dich nicht angerufen, sondern deine Redaktion hat mich angerufen. Ehrlich? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich weiß ja nie, was passiert hier. Die haben mich halt angerufen. Aha. Weil ich denen nochmal einen Fax geschickt habe. Aha, also hast du dich doch bemerkbar gemacht, ne? Ich habe mich bemerkbar also. Gemacht, weil ich so nicht am Telefon ist, also völlig unmöglich, bei dir durchzukommen, ja. Meiner Meinung nach. Ja, also sehr pfiffig, also ein Fax schicken, so können andere auch machen und dann rufen wir dann zurück und dann kann man sich eventuell unterhalten. Das war ganz gut. So, ich wünsche dir, dass es weiter bergauf geht, dass du dazu kommst, dir täglich die Zähne zu putzen, ja, ist wichtig, und dass du den Hauptschulabschluss nachmachen kannst. Ja, das wäre eine tolle Sache. Das wäre ein weiterer Schritt vielleicht, um irgendwie eine Lehre mal zu machen oder so. Das wünsche ich mir ja auch, dass ich das mal langsam aber sicher mal auf Reihe kriege. Genau. Du sag mal, ich wollte noch was kurz ansprechen, wenn noch die Zeit reicht. Sag kurz, um was es geht. Ja, und zwar, es gab ja ein großes Thema, den Kastertransport. Der fuhr ja bei uns um die Ecke gleich durch. Was ich so gemerkt habe, was ich so beobachtet habe, ist, dass sie im Fernsehen eigentlich nur die Gewaltauseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gezeigt haben. Ne? Ach, also Frank, ich glaube das nicht. Das bleibt einem natürlich so im Kopf kleben. In der Vorberichterstattung haben die Kollegen, also ich will jetzt hier nicht alle Kollegen in Schutz nehmen, aber gerade auch wir vom Westdeutschen Rundfunk. Ja, ihr wart ja vor Ort. Ja, so viele Hintergrundberichte auch mit Bewohnern sind gemacht worden. Ich glaube, das ist schon... Aber hauptsächlich so auf RTL oder ProSieben habe ich auch mal die ProSieben-Reportage habe ich mir mal angeguckt. Also du kritisierst, dass man zu viel die Gewaltszenen da... Also da waren überwiegend Gewaltszenen dabei. Ja. Ich war ja selbst auch vor Ort beim Castro. Ich war sogar auf den Gleisen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und gut, die Aktion von den Autonomen fand ich scheiße. Mhm. Aber eine Sache muss ich doch mal ganz ehrlich sein. Ne? Die Proteste, viele Leute sagen immer, die Proteste haben eigentlich gar keinen Sinn. Mhm. Ne? Im Prinzip doch. Weil wenn wir die Kosten für den Transport höher schrauben, dann wird sich doch die Regierung irgendwann mal einen Kopf drum machen, ja, nur müssen, warum sie den mal durchschicken. Nur müssen die Sachen ja nun, das sind Staatsverträge von Frankreich bzw. England, wieder nach Deutschland zurückkommen. Aha. Und das ist ja selbst die Haltung der Grünen mittlerweile. Aha. Aber lass uns dieses Thema jetzt nicht vertiefen. Wir haben uns lange über dich unterhalten, das war ja auch interessant und auch gut. Nur eins noch dazu, ganz kurz. Dann ist aber Schluss. Ja, warum schicken sie das nicht einfach wieder zu den AKWs zurück, wo es herkommt? Das vertiefen wir jetzt hier nicht, wir beiden. Ja. Dann langweilen sich, glaube ich, alle anderen Leute. Okay. Vielleicht können die anderen Leute ja was dazu sagen, okay. Die anderen Anrufer, ne? Alles Gute dir, Frank. Jo, ich wünsche dir was. Ja, danke schön. Tschüss. 1.32 Uhr und 37 Sekunden. Und jetzt machen wir eine Pause. Nur 33, 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, ihr könnt nicht ganz einfach hier anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Hier live im Fernsehen und im Radio. Telefonnummer 0800 5678 111 und Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Renate und Renate ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Renate. Zwar zum Thema Ekel. Ich ekel mich vor meinem Mann. Ja, das habe ich gerade gefragt. Ja. Wen das betrifft, auch bei euch. Du ekelst dich für deinen Mann? Ja. Für deinem Ehemann? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 12 Jahre. Und wieso ekelst du dich für deinen Mann? Tja, also früher hat er mich immer geschlagen. Mhm. Und also heute noch schreit er immer rum. Vor 2 Jahren circa hat er versucht, mich umzubringen. Und als wir zwischenzeitlich getrennt waren, habe ich mich auch in einen anderen Mann verliebt, der auch immer noch auf mich wartet, dass ich irgendwann zu ihm zurückkomme. Also es ist jetzt nicht so ein oberflächlicher Grund, der hat Schweißfüße oder sowas. Nein, das geht schon tiefer. Du ekelst dich vor ihm, weil er sich so schlecht dir gegenüber verhält und weil er dich schlecht behandelt hat. Ja. Und dadurch entsteht dann halt auch so eine Aversion gegen einen Menschen so im Ganzen. Ja, weil er ist auch eklig zu mir und... Mhm. Und ist egal, ich sehe nur, wie er läuft, wie er isst, alles ekelt mich. Das ist ein schlimmes Zeichen. Ja. Das kenne ich auch, wenn man schon es widerlich findet, wie jemand kaut, ne? Ja. Oder sowas. Oder wie jemand sich die Schuhe anzieht oder ja, bewegt. Ja, er kaut sehr laut und ich mag das nicht. Mhm. Sagen wir, Renate, wenn so viele schlimme Dinge schon passiert sind, ja, wieso bist du denn bei dem Mann? Oder warum bist du sogar wieder zu dem zurückgegangen? Ich bin nicht zu ihm zurück. Ich bin sogar weggezogen und dann ist er nachgekommen. Er hat, wir haben 4 Kinder. Mhm. Und ein Sohn ist dann bei ihm geblieben. Mhm. Und ja, das war irgendwie so ein Druckmittel, dass ich ihn wieder zu mir nehme. Ja, das habe ich nicht verstanden. Wen ja, der Kleine hat bei ihm gewohnt. Und ja, er hat dann immer gefragt, Mama, warum können wir nicht alle wieder zusammen wohnen? Und ich habe sehr darunter gelitten, dass er nicht bei mir war. Mhm. Der Junge? Ja, der Junge hat mhm. gelitten. Und mhm. ich habe auch gelitten. Und dann habe ich gesagt, na gut, für die Kinder habe ich mich dann wieder für ihn entschieden. Ach so, der Mann hat quasi den Jungen instrumentalisiert, um ja. an dich wieder ranzukommen. Ja, ganz genau. Und mhm. Seit wann seid ihr jetzt wieder zusammen? Ja, wir sind wieder zusammen. Nee, seit wann? Seit fast 2 Jahren. Und es hat sich aber nicht viel geändert? Nein, gar nichts. Schlägt er dich? Nicht mehr. Aber vor kurzem, vor ein paar Wochen, war er fast davor. Da waren auch seine Eltern zu Besuch und dann haben wir ihn ein bisschen veralbert und dann ist er aufgesprungen und hat laut rumgeschrien. Da waren die Eltern richtig erschrocken und haben gesagt, was ist mit ihm los? Mhm. Und die wollten mir ja nie glauben, dass er so aggressiv ist. Mhm. Gibt es oft so, ja, verbal Streitereien, von, dass er sehr aggressiv zu dir ist, dass er dich anschreit? Ganz kleine Sachen, da, wo andere drüber lachen, da schlägt er mit der Faust in den Magen, also das hat er früher gemacht. Wie, heutzutage, dir in den Magen? Ja, mir in den Magen. Hat er mir früher in den Magen geschlagen oder hat mich auf den Boden geworfen, dann in mich reingetreten. Das ist in den letzten Zeiten nicht mehr passiert. Ja, vor 2 Jahren hätte er mich fast erstickt. Da hat er mir mit der Hand Nase und Mund zugehalten. Gibt es überhaupt etwas Schönes noch zwischen euch beiden? Nein, gar nichts. Gar nichts? Keine, ja. keine Zärtlichkeit, nein, kein Vertrauen? Nein, gar nichts. Und ihr wohnt in einer Wohnung, schlaft in einem Ehebett? Ja, genau. Und ich muss mit ihm schlafen, obwohl ich gar nicht möchte. Er zwingt dich quasi zum Sex auch? Ja, ganz genau, weil ich weiß, wenn ich Nein sage, dann wird er aggressiv. Wie oft kommt das vor, dass du mit ihm schlafen musst? Das kann ich im Kalender ankreuzen, jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Da wacht ein kleiner Junge oder Mädchen auf. Ja, mein Sohn, der schläft mit im Zimmer, weil ich, weil er ist, mein Mann ist momentan nicht da und dann habe ich Angst, allein im Raum zu schlafen. Ich finde es ganz entsetzlich, was du erzählst, Renate. Mhm. Ich finde es wirklich ganz entsetzlich und kann es nicht verstehen, dass du nicht nochmal die Konsequenz gezogen hast, ihn zu verlassen? Ja, ich bin momentan wieder dabei, aber wie gesagt... Was herrscht denn da auch für eine Atmosphäre in eurer Familie? Das kriegen die Kinder ja auch mit. Ja, natürlich. Dass die Eltern sich hassen eigentlich, ne? Ja. Da ist ja keine schöne Atmosphäre, das ist ja nichts. Wie läuft das denn so beispielsweise bei besonderen Anlässen ab? Weihnachten, welche Stimmung ist da bei euch? Tja, alles eine Show. Ja, Show. Für die Kinder. Wird eine Show gemacht. Mhm. Und das Schlimme ist, ich habe ja vor 2 Jahren hatte ich mich getrennt von meinem Mann, habe jemand anderen kennengelernt, also bevor wir wieder zusammengekommen sind. Und der Mann ist wirklich, ja so, da habe ich zum ersten Mal gewusst, was Liebe ist. Also der Mann, der trägt mich wirklich auf Händen. Mhm. Und der wartet seit 2 Jahren, dass ich wiederkomme. Der wartet seit 2 Jahren? Ja, wir telefonieren heimlich miteinander. Trefft ihr euch auch heimlich? Ab und zu, das geht sehr selten. Ich darf gar nicht mehr jetzt meine Familie besuchen, weil diejenige da im Ort wohnt. Weil er das dann, weil dein Mann das dann vermutet, oder wie? Ja, der wüsste dann, dass ich da heimlich hingehe. Und dann ist noch ganz schrecklich, bevor ich mich getrennt habe von meinem Freund und wieder zu meinem Mann zurückgegangen bin, bin ich schwanger geworden. Von meinem Freund. Von dem Freund. Ja, und mein Mann ist der Meinung, das ist sein Kind. Bis heute. Bis heute noch. Nur mit dem Unterschied, der Kleine bekommt jetzt braune Augen und es hat kein Mensch bei unserer Familie braune Augen. Hm. Und sobald das deutlich zu erkennen ist, dann weiß ich nicht, was er macht. Hm. Renate, du musst von diesem Mann weg. Ich weiß. Du musst so schnell wie möglich, du bist eine junge Frau, Mensch von 30 Jahren. Du kannst dich doch nicht so fertig machen. Ich habe Angst. Ja, aber trotzdem. Ich war schon im Frauenhaus, ich habe die Kinder schon so oft rausgerissen aus ihrem Leben. Mhm. Immer wieder neue Schule, neue Freunde und kann ich denen auch nicht mehr antun. Ich weiß auch nicht, wie ich die Kinder rauskriege. Ja, den Kindern musst du das dann einmal nochmal antun, um ein neues Leben zu schaffen. Mhm. Weil das, was du den Kindern jetzt täglich antust, ist um ein Vielfaches schlimmer. Mhm. Wie war das denn? Du sagst, ihr seid 12 Jahre verheiratet. Ja. War er am Anfang anders zu dir? Am Anfang war er anders. Nach wie vielen Jahren wurde er denn so, wie er jetzt ist? Ach, nicht nach Jahren, nach Monaten. Nein, aber da kam ich da schon nicht mehr raus, weil ich ziemlich Angst hatte. Du musst doch innerlich kotzen eigentlich, ne? Ja. Wenn du dem die Socken auch noch wäschst und die Unterhose. Und ja, ich weiß, wirklich. Mein ganzes Gesicht ist meistens entzündet vor Ekel oder vor Stress. Und ich bin auch jetzt momentan richtig am Zittern. Glaube ich. Hast du denn jemanden, mit dem du dich mal so aussprechen kannst? Oder? Ja. Hast du? Mhm. Ja, meine Schwester. Und da fahre ich auch jetzt hin für eine Woche, um mich zu erholen ein bisschen. Mhm. Und sie plant dann mit mir. Ja, ihr müsst jetzt was machen. Ich möchte dir anbieten, dass du gleich jetzt im Anschluss auch noch mit meiner Psychologin reden kannst. Mhm. Vielleicht kann die Petra es heute Nacht dir noch einfach ein paar praktische Tipps auch noch geben. Mhm. Du hast ja 1000 Fragen und 1000 Ängste und Probleme. Vielleicht kann sie dir ein bisschen helfen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich genau anfangen soll. Ja. Also, grundsätzlich sage ich nochmal, raus, so schnell wie möglich. Und ja, ich wünsche dir von Herzen ein gutes Leben. Und wenn du so einen netten Mann hast, der seit 2 Jahren schon auf dich wartet, ist das ja... Das hilft einem ja auch noch, ne? Also man ganz alleine da stünde danach. Wir machen mal Schluss hier. Du legst auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Ja, gut. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Renate. Tschüss. Gabi, 38 Jahre, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Was ist dein Thema? Ich habe jetzt kommenden Sonntag vor 7 Wochen meinen Mann durch ein illegales Autorennen verloren. Durch ein illegales Autorennen verloren. Ist er mitgefahren? Nein, wir waren unbeteiligt. Ich saß mit im Auto. Also ihr und er ist quasi Opfer? Er ist Opfer. Erzähl mal genau den Hergang. Ja, wir haben einen normalen Sonntagnachmittag verbracht am Trödel. Und auf dem Nachhauseweg, da sind uns 2 Autos auf der Gegenfahrbahn entgegengekommen. Und hintereinander? Nee, nebeneinander. Nebeneinander? Also einer euch entgegen? Mhm. Also die sind mit so überhöhter Geschwindigkeit gefahren, dass sie die Gewalt über das Fahrzeug verloren haben. Auf einer Landstraße? Nee, eine normale Straße in der Stadt. Mitten in der Stadt? Ja, mitten in der Stadt. Mhm. Und dann sind sie erstmal gegeneinander geknallt, dann sind sie gegen so einen Zaun gefahren. Ja, und der erste Wagen, das war ein Astra, der ist uns seitlich mit geschätzter Geschwindigkeit 140 reingefahren. Und ich sag mal, 2 Sekunden später ist uns der andere in eine Tür reingefahren. Und dabei wurde mein Mann getötet. Vor 7 Wochen? Ja, jetzt kommt ein Sonntag vor 7 Wochen, also am 18.02. Wir hatten ja gerade hier in Köln auch so einen schlimmen Fall, wo der Sohn des Oberbürgermeisters genau durch solche Wahnsinnigen auch umgekommen ist. Du saßt mit in dem Auto. Ja. Warst du auch verletzt oder schwer verletzt? Wahrscheinlich nicht so ganz schwer, sonst könnten wir gar nicht reden miteinander jetzt. Also ich hatte einen doppelten Beckenbruch, Schambeinbruch und Brustbeinbruch. Und habe 5 Wochen im Krankenhaus gelegen und die beiden Kinder, die waren auch mit im Krankenhaus. Also einer Sohn ist 5, der andere ist 3. Und ja, die hatten Gehirnerschütterung und Platzwunden und Arm, Bein gebrochen. Also, ist dein Mann direkt an der Unfallstelle verstorben? Der hat einen Genickbruch gehabt, der war sofort weg. Hast du das mitbekommen? Ja. Du warst nicht bewusstlos? Nein. Du hast es gesehen, dass dein Mann tot war? Also ich sag mal so, ich habe immer noch so ein klein bisschen Hoffnung gehabt, dass er lebt, aber im Stillen habe ich schon gedacht, er lebt nicht mehr. Es ist unglaublich, wenn ich solche Geschichten höre. Es ist unglaublich. Wegen solcher Idioten, wegen solcher unglaublichen Idioten. Mitten in der Stadt ist das passiert. Ja. Ist ja egal. Am Sonntagnachmittag. Am Sonntagnachmittag. Ist ja egal, wenn es auf der Landstraße passiert wäre. Ist denen was passiert? Also nichts Wesentliches. Einer von denen, ein Beifahrer, der liegt immer noch im Krankenhaus. Also der ist schwer verletzt, aber die Fahrer, sag ich mal, die haben gar nichts. Also der eine, der hatte ein Schleudertrauma, der war sofort zu Hause. Und der andere, der hat auch mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen, aber auch nichts, was er fürs Leben behält. Weil ich hätte denen gegönnt, dass sie querschnittsgelähmt gewesen wären. Ich muss dir sagen, ich auch, wenn ich sowas höre. Ich muss es dir sagen. Gestehen Sie denn Ihre Schuld wenigstens ein, weißt du das? Das weiß ich nicht. Also ich habe von denen nichts gehört und ich möchte von denen auch nichts hören, weil ich sag mal, mit einer Entschuldigung ist es nicht getan. Naja, den Fall, den ich gerade hier erwähnt habe, in Köln, da streiten die das auch noch ab, obwohl es ganz offensichtlich ist und die Zeugenaussagen vorliegen. Es ist vor 7 Wochen passiert. Wie geht es dir denn im Moment? Also ganz ehrlich, total beschissen. Mhm. Also deswegen rufe ich auch an, weil ich muss mir das mal wieder von der Seele reden. Ich habe zwar auch einen Psychologen, der kommt aber erst nächste Woche. Und du musst doch auch körperlich noch Schmerzen haben, ne? Nach deinen Verletzungen. Ja, ich kann kaum laufen, ich habe Gehhilfen und ich liege mehr oder weniger nur. Wie geht's den beiden Kindern? Denen geht's jetzt wieder gut. Haben die beiden Kinder verstanden, was für ein Unglück passiert ist, dass der Papa tot ist? Also ich sag mal, der Kleine, der ist 3, seitdem wir hier zu Hause sind, das sind jetzt knapp 2 Wochen, der fragt immer, wann kommt der Papa? Mhm. Guckt aus dem Fenster, ob's Auto steht, steht natürlich nicht, ja. Was sagst du dem Kleinen dann, wenn er das fragt? Ja, dann sage ich, der Papa, der kommt nicht mehr, der Papa ist im Himmel. Mhm. Oder ich gehe auch mit den Kindern auf den Friedhof und, naja, aber das verstehen sie ja sowieso nicht. Die waren ja auch bei der Beerdigung bei, aber das war ja, weil ich ja auch unbedingt dabei sein wollte, war das eine Urnentrauerfeier. Mhm. Der wurde, nach 9 Tagen wurde der eingeäschert und dann nach 6 Wochen erst beerdigt. Mhm. Ja, und wie soll man den Kindern erzählen, dass Papa in der Urne da drin ist, ja? Das heißt, die Beerdigung liegt jetzt noch gar nicht lange zurück. Die ist eine Woche heute. Eine Woche, genau. Ja. Mhm. Wobei der Ältere, das sind 2 Jungs, die du hast, ne? Der Ältere wird das ja schon eher verstehen, ne? Mit 5 Jahren. Ja, also verstehen weiß ich nicht. Also gestern zum Beispiel lag er im Bett, hat ganz fürchterlich geweint und gesagt, Papa, komm doch bitte wieder. Und da bricht für mich eine Welt zusammen. Mhm. Hast du Menschen um dich herum, die dir sehr zur Seite stehen? Ja, ich habe eine große Familie, meine Mutter, meine Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen von meinem Mann. Mhm. Dann auch Seelsorger vom Krankenhaus, die kommen mich noch besuchen. Mhm. Und die Pfarrerin hier bei uns, die kommt. Also machen sich alle schon sehr viel Mühe. Feuerwehrseelsorge kommt auch. Ja. Da läuft natürlich jetzt eine riesen Prozessgeschichte an, vermutlich. Mit Sicherheit läuft das an. Was meinst du, was nach deinem Empfinden eine Strafe wäre für diese beiden Männer? Also eine Strafe vom Gesetz her gibt's nicht, sag ich mal. Also das Höchste, was sie kriegen können, sind 5 Jahre. Und ja, das reicht mir nicht, ne? Also 5 Jahre sind ruckzuck rum, da habe ich aber schon 5 Jahre das Grab gepflegt. Und ich sag mal, die echte wahre Strafe für mich wäre gewesen, wenn sie querschnittsgelähmt gewesen wären. Die sind jetzt auf freiem Fuß, ne? Die sind auf freiem Fuß. Das ist ja auch so eine Unglaublichkeit. Die sind auf freiem Fuß, bis die Gerichtsverhandlung anfängt. Richtig, ja. Und das kann ja noch sehr lange dauern, das ist ja in der Regel so. Ja, also die haben gesagt, ich habe jetzt mit meinem Anwalt gesprochen und der hat gesagt, also das im Herbst frühestens. Da ist ein Gutachten angefordert worden und das soll auch so lange dauern, bis das erstmal erstellt ist und dann kommen ja Gerichtsferien, sagt er, und also das dauert. Ich versuche mir gerade vorzustellen, die werden ja einen Rechtsanwalt haben. Wie dieser Rechtsanwalt so eine Tat zu relativieren versucht, zu erklären versucht. Ich finde es fast schon unmoralisch, dass man als Rechtsanwalt so etwas tut. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Aussage und auch sehr emotional nach dem, was du erzählt hast. Wie lange wart ihr verheiratet und zusammen? Also zusammen waren wir 9 Jahre und verheiratet 5 Jahre. Mhm. War es eine gute Ehe? Ja. Mhm. Wenn du jetzt an das Grab gehst, sofern du überhaupt gehen kannst, ein bisschen, kannst du dich bewegen, sagst du? Hm. Wie was machst du? Wie verhältst du dich da, wenn die Kinder auch bei sind? Du kannst ja dann auch nicht für den Kindern immer weinen, oder? Doch. Das machst du. Hm. Weil ich kann das nicht unterdrücken. Hm. Also mein Sohn, der Ältere, der ist ja erst im anderen Krankenhaus gekommen nach dem Unfall. Hm. Der Kleine und ich sind zusammengekommen. Und ja, dann habe ich gesagt, der Große soll auch nach mir kommen. Und der wusste das aber noch nicht, dass sein Papa tot ist. Hm. Am 3. Tag ist er dann nach uns gekommen und ja, dann musste ich ihm das sagen, weil ich konnte das nicht immer unterdrücken. Ja, 3 Tage danach, wenn dann irgendwas ist, dann weint man natürlich und ich musste ihm das dann sagen, damit ich mich dann wieder normal verhalten konnte. Als du aus dem Krankenhaus rauskamst, ich stelle mir das so grauenhaft vor, wenn man dann in die Wohnung geht und dann zum ersten Mal schlafen geht in das gemeinsame Ehebett und der Partner ist nicht da. Ja, das stimmt. Also das, ich bin ja jetzt schon 2 Wochen hier zu Hause und ich habe noch keine Nacht hier geschlafen. Also ich döse so ein bisschen vor mich hin, werde wieder wach, guck, liegt er da? Nein, liegt nicht da. Und so geht das eigentlich die ganze Nacht. Auch so die Sachen von ihm, er hat ja seine Kleidung, seine Gegenstände. Hegst und pflegst du die jetzt besonders? Hast du alles so stehen lassen, wie es war? Ja, ich habe alles so stehen und liegen lassen, wie er es verlassen hat. Mhm. Und ja, ich sag mal, im Kopf ist es bei mir noch gar nicht angekommen, dass er nicht wiederkommt. Mhm. Ich habe immer noch die Hoffnung, er kommt. Mhm. Ja, ja. Habt ihr mal so früher über den Tod geredet? War das mal ein Thema? Nee, eigentlich nicht, weil ja, in dem Alter, sag ich mal, da denkt man da ja auch gar nicht dran. Das Einzige, was er mal sagte, dass er, also wenn es so sein sollte, dass er eingeäschert werden möchte. Ja, und das ist, den Wunsch hast du dann auch erfüllt. Ja, aber er hätte sowieso eingeäschert werden müssen, habe ich ja gesagt, weil ich wollte ja bei der Beerdigung dabei sein. Und nach 9 Tagen ist er eingeäschert worden und ja, so lange kann man ja dann nicht als Mensch über der Erde. Ja. Die Nächte ist das Schlimmste wahrscheinlich. Ja, ja, wenn die Kinder nicht da sind, also die sind bei dem Kindergarten, also überhaupt, wenn ich hier alleine bin und nachts natürlich. Mhm. In all dem Unglück, in all dem unglaublich unsagbaren Unglück, sofern man überhaupt das Wort Trost benutzen kann. Mhm. Ein kleiner Trost sind die Kinder ja doch, ne, dass sie da ja, sind. Ja, klar. Und die irgendwie helfen sie, ne? Wenn die nicht da wären, wäre es, glaube ich, noch viel schlimmer für dich. Ja, ich sag mal, wenn die nicht da wären, wäre ich auch nicht mehr da. Dann hätte ich schon irgendwas gemacht, ja. Aber ich habe die Kinder und von daher muss ich ja. Ja, ich hätte den Unfall nicht mitkriegen dürfen, weil diese Bilder, wie er dann da über dem Sitz liegt, ich kriege die nicht aus dem Kopf raus. Nein, die wirst du immer behalten. Die wirst du dein Leben lang mit dir herumtragen, klar. Ich habe auch Bilder von der Aufbahrung, weil ich durfte ihn ja nicht sehen. Ich konnte ja nicht laufen. Und ich sag mal, die sind zwar schlimm, die Bilder, aber die sind noch lange nicht so schlimm und auch nicht so festgefahren in meinem Kopf wie dieses Bild von diesem Unfall. Mir tut es unendlich leid, was hier passiert ist, Gabi. Unendlich. Und ich habe eine solche Wut und einen Zorn auf Menschen, die das verursacht haben. Im speziellen Fall jetzt auf diese beiden Fahrer. Aber das macht einen Mann auch nicht mehr lebendig, wenn man diese Wut hat. Nee. Die Nächte sind lang und wir können uns natürlich nur in einem gewissen Zeitrahmen hier in der Sendung unterhalten. Du weißt, dass ich im Hintergrund ja eine Psychologin habe oder einen Psychologen. Ich würde dir gerne anbieten, dass du jetzt mit der Petra noch weiter redest, wenn du möchtest. Ja. Von meiner Seite aus nochmal mein herzlichstes Beileid. Danke. Und sei für deine Kinder da. Alles Gute, wir legen jetzt auf und rufen dich gleich wieder an. Ja. Tschüss. Tschüss. Michaela, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Michaela. Was ist dein Thema? Unerforschte Krankheiten. Bitte? Unerforschte Krankheiten. Unerforschte Krankheiten. Ja. Michaela, eine Bitte. Mach doch mal bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise. Jetzt haben wir ein Echo. Einen Moment. Ja. Haben wir's? Ja. Prima. Du hast gesagt, unerforschte Krankheiten. Daraus schließe ich jetzt mal, dass du eine hast, oder? Ja, ich habe eine. Mein Gehirn zerstört sich. Dein Gehirn zerstört sich? Ja. Wie nennt man diese Krankheit? Ja, das wusste ich auch schlauer. Das weiß keiner. Ach, es gibt nicht mal einen Namen für diese Krankheit. Es gibt ja unerforschte Krankheiten, die schon einen Namen tragen, aber man weiß nicht, was es ist und wo es herkommt. Das ist eine Krankheit, die man gar nicht kennt? Nee, leider nicht. Du sprichst auch so ein bisschen undeutlich. Hat das damit zu tun, dass du auch Schwierigkeiten hast zu sprechen? Ja, das hängt auch damit zusammen. Mhm. Du bist 17 Jahre alt. Wie lange? Seit wann hast du denn diese Krankheit schon? Seitdem ich 11 bin. Seitdem du 11 bist? Mhm. Und wie bemerkst du selbst diese Erkrankung? Ja, also mit dem Laufen, das wird immer schlimmer. Und zwar sitze ich auch schon im Rollstuhl. Mhm. Ja, und mit die Kraft in den Armen lässt nach. Mhm. Ich bekomme andere Krankheiten dazu, so wie Asthma habe ich jetzt. Mhm. oder halt Schwindelanfälle, wie bei einer Sehstärke lässt nach. Ja. Wie mit dem Reden, so wie du sagtest. Mhm. Merkst du auch, dass du, dass so das Gehirn nicht mehr so funktioniert, dass du dich schlecht erinnern kannst oder dass dir gewisse Denkaufgaben vielleicht oder Lesen schwerfällt oder irgend sowas? Ja, ja, so Sachen, die ich früher in der Grundschule gelernt habe, die kann ich jetzt nicht mehr. Mhm. Oder Sachen, die ich vergesse ich schon mal. Mhm. Du bist in ständiger Behandlung bei einem Arzt oder in einer Klinik? Ja, ja, ich musste immer nach Göttingen. Mhm. Da war mein Neurologe dann veranlagt, aber jetzt bin ich seit 2 Jahren, war ich schon nicht mehr in Göttingen, in der Uniklinik. Mhm. Weil die halt auch nicht mehr weiter forschen können, weil die hier keinen näher kommen. Ach, du wirst im Moment gar nicht medizinisch betreut? Noch von einem Arzt, der kommt dann immer. Ach so, von einem Hausarzt. Mhm. Mhm. Lebst du bei deinen Eltern? Ja. Ja. Du kannst ja gar nichts machen dann. Du kannst ja nicht mehr in die Schule gehen oder irgendwas lernen. Du bist den ganzen Tag zu Hause. Ja doch, in der Schule gehe ich für 3 Stunden, aber ach, bin halt in der Schule. Das geht noch. Ja, ja, das wird 3 Stunden noch. Mhm. Ich belaste bin. Und ansonsten habe ich nur eine Wohnung. Mhm. Wie alt warst du, als man dir das gesagt hat oder als du das verstanden hast, dass du eine so schwere Erkrankung hast? Ja, 11 Jahre. Also damit musste ich halt leben. Als du 11 warst, da hat man dir das schon so gesagt? Ja, ja. Mhm. Von Anfang an. Wenn du jetzt so das letzte Jahr zurückdenkst, hast du gemerkt, dass es dir schon immer schlechter geht, so von Monat zu Monat? Ist das so stark zu spüren? Ja, also man merkt doch schon, dass man nicht mehr so kann wie die anderen. Mhm. Dass ich nicht mehr rennen konnte, hüpfen oder so, das habe ich schon gemerkt. Hast du Angst? Angst? Nein, also das Ungewiss, gesagt, ist immer im Hinterkopf. Was nächstes kommt oder so. Denkst du darüber nach, dass du vielleicht sterben musst oder dass dein Leben nicht so lange anhält wie das? Ja, weil sag mal, mein Kleinhirn ist schon fast gar nicht mehr da. Mein Hirnstamm ist auch schon angegriffen. Hm. Und ich weiß ja halt auch nicht, wie schnell das fortschreitet. Fragst du danach bei Ärzten? Aber die wissen das wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, also die können mir auch nichts sagen. Nur Cortison habe ich mal bekommen. Bei Jahre hinweg. Und dadurch, naja, kommt es halt etwas zum Stillstand. Ja. Dadurch bin ich halt auch auseinandergegangen und, naja. Mhm. Du hast so eine schwere Krankheit. So eine offensichtlich unheilbare Erkrankung, die auch fortschreitet. Du bist so jung noch. Kommt da manchmal schon so ein bisschen Traurigkeit oder auch Wut in dir hoch, wenn du mitkriegst, was andere Mädels so in deinem Alter alles machen und was die, woran die Spaß haben und dass du denkst, Mensch, warum hat's mich denn so getroffen? Ja, also Wut weiß ich nicht, aber ich schreibe auch so selbst Berichte, wo ich dann so, was ich denke, was ich fühle und aufschreibe, weil ich kann auch immer nicht so reden, wie andere jetzt vielleicht. Ja. Machen würden. Hast du denn noch zumindest ein paar Freunde, mit die dich so mal besuchen oder wo du hingehen kannst? Nee, gar nicht mehr, leider. Ja. Also, ich meine, lege ich so kein Wert mehr drauf, weil die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Als ich im Rollstuhl kam und dann war die Sache für mich erledigt. Michael, jetzt muss ich was ganz, ganz Doofes tun. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ich muss mich jetzt leider von dir verabschieden. Aber ich möchte, dass du auch mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich dich kennengelernt habe, dass wir doch ein paar Minuten haben reden können. Ja, okay. Und ich hoffe, dass du doch noch eine ganze Weile ganz relativ fit bleiben wirst. Ja. Leg doch mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, ja? Ja, schöne Ferien. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Jan Hölz, Anne Buchholz, Tim Stienauer, Nikolaus Schelzig, Angela Koch, Stefan Gierig und Anna Hüschkraus. Wir machen jetzt eine kleine Osterpause und sind in der Nacht vom 23.04. auf 24.04. wieder da. Darauf freue ich mich, aber ich freue mich auch auf unsere kleinen, auf meine kleinen Ferien. Wünsche euch tolle Ostern und hoffe, dass wir uns in alter Frische gesund wiedersehen und wiederhören. Macht's gut, ciao.